zu den Ordnungen der Liebe in Beziehung zwischen Mann und Frau gehört als zweites, dass der Mann und die Frau zusammen auf ein Drittes hingeordnet sind und dass ihr Männliches und Weibliches sich erst im Kind vollendet. Denn erst als Vater wird der Mann im vollen Sinn zum Mann. Und erst als Mutter wird die Frau im vollen Sinn zur Frau. Und erst im Kind werden Mann und Frau im vollen Sinn und für alle sichtbar unauflöslich eins. Dennoch gilt, dass ihre Liebe als Eltern zum Kind, ihre Liebe als Paar nur fortsetzt und krönt. Denn ihre Liebe als Paar geht ihrer Liebe als Eltern voraus. Und wie die Wurzel den Baum, so trägt und nährt ihre Liebe als Paar auch ihre Liebe als Eltern zum Kind. Wenn daher ihre Liebe zueinander als Paar aus vollem Herzen fließt, dann fließt aus vollem Herzen auch ihre Liebe als Eltern zum Kind. Und wenn ihre Liebe zueinander als Paar verkümmert, verkümmert auch ihre Liebe als Eltern zum Kind. Was immer der Mann und die Frau an sich und am Partner bewundern und lieben, das bewundern und lieben sie auch an ihrem Kind. Und was immer der Mann und die Frau an sich und am Partner ärgert und stört, das ärgert und stört sie auch an ihrem Kind. Was daher den Eltern in ihrer Paarbeziehung an Achtung und Liebe und Hilfe gegenüber dem Partner gelingt, das gelingt ihnen auch gegenüber dem Kind. Und was ihnen in ihrer Paarbeziehung an Achtung und Liebe und Hilfe gegenüber dem Partner misslingt, das misslingt ihnen auch gegenüber dem Kind. Wenn aber ihre Liebe als Eltern zum Kind ihre Liebe zueinander nur fortsetzt und krönt, dann fühlt sich ihr Kind von beiden Eltern gesehen, genommen, geachtet, geliebt und weiß sich in Ordnung und gut.